Morgenandacht von Reinhard Hirtler, 1. Korinther 1, Tag 21. Guten Morgen aus Sao Paulo. Hier ist es sehr heiß. Ich weiß nicht, wo du bist. Und ich weiß nicht, ob es da heiß oder kalt ist, aber hier ist es heiß. Okay, lass uns zu Vers 22 von 1. Korinther 1 in der Passion-Übersetzung gehen. Schau, was Paulus sagt. Denn die Juden verlangen ständig nach Wunderzeichen, während die, die keine Juden sind, sich ständig an die Weisheit der Welt klammern. Weißt du, was sehr interessant ist? Paulus sagt, dass beide Dinge falsch sind. Andererseits sagt Paulus, dass das Evangelium mit Zeichen und Wundern gepredigt werden muss. Warum also richtet sich Paulus gegen die Juden und gegen die Heiden? Eigentlich richtet er sich nicht gegen sie, aber er spricht das aus, wonach sie verlangen. Um herauszufinden, warum Paulus das sagt, musst du in Vers 23 weiterlesen. Denn Vers 22 und Vers 23 sind keineswegs voneinander getrennt. Das ist eine sehr, sehr schlechte Aufteilung. Es sollte ein Satz und ein Vers sein, denn er benutzt das Wort aber. Siehe Vers 23. Wir aber predigen den gekreuzigten Messias. Paulus sagt also keineswegs, dass wir das Evangelium nicht mit Wunderzeichen verkünden sollen. Nein, nein, dann würde er sich selbst widersprechen. Denn im 2. Korintherbrief sagt er, ich bin mit Zeichen und Wundern zu euch gekommen. Und er sagt sogar, dass dies sehr wichtig ist. Aber du weißt ja, in der Bibel gibt es immer zwei Perspektiven. Es gibt Gottes Perspektive und es gibt die Perspektive der Menschen. Aus Gottes Perspektive wird Gott sein Evangelium und die Botschaft vom Kreuz mit Zeichen und Wundern bestätigen. Das ist die Perspektive Gottes. Aber hier gab es ein anderes Problem. Die Juden wollten die Botschaft Gottes nicht hören. Sie wollten nur etwas Spektakuläres und Wundersames. Weißt du, es ist eine Sache, wenn du dich wirklich nach Gott sehnst und dann gibt es eine Manifestation des Übernatürlichen. Das hilft dir wirklich, auf Gott zu vertrauen. Aber schau mal, was er sagt. Er sagt, wir aber predigen den gekreuzigten Messias. Du siehst, sie wollten nicht den gekreuzigten Messias, sie wollten nur ein paar Wunder. Und Wunder bringen keine Rettung, nur der Messias bringt die Rettung. Paulus sagte also, wenn ihr Wunder wollt, dann ist das die falsche Sache. Ihr müsst Jesus wollen. Und wenn ihr Jesus wollt, wird er sich durch Wunder zeigen. Schau, dann sagt er zu den Menschen, die keine Juden sind, die natürlich die Heiden sind, also ich Österreicher, du Brasilianer, vielleicht du Europäer, jeder, der kein Jude ist, ist ein Heide. Schau, was er sagt. Sie klammern sich ständig an die Weisheit der Welt. Paulus sagt also, wir werden diesen Menschen nicht geben, was sie wollen, sondern was Gott will. Und Gott will ihnen den Messias geben. Das ist es also, was wir allen anbieten, ob sie es wollen oder nicht. Denn wenn sie ein Wunder wollen, rettet sie das nicht. Also werden wir weiterhin den Messias predigen. Wenn sie Weisheit wollen, rettet sie das auch nicht. Also predigen wir weiterhin den Messias. Paulus hat sich so sehr darauf konzentriert, Jesus und nur Jesus zu predigen, weil er wusste, dass Jesus der absolut einzige Weg zur Erlösung ist. Und schau mal, wie er abschließt, das ist so schön. Er sagt, die Juden stolpern über ihn, und der Rest der Welt hält ihn für eine Torheit. Denk mal darüber nach. Diejenigen, die Wunder wollen, stolpern über ihn. 3,5 Jahre lang. Jesus hat sogar die Toten auferweckt. Er vermehrte Brot. Er heilte jeden, der krank war. Und er hat sogar Wasser in Wein verwandelt. Und was hatte er am Ende? 120 Menschen. Das wird nicht als erfolgreich angesehen. Warum hatte er nur 120 Leute, wenn er so viele mächtige Wunder vollbrachte? Weil sie alle gestolpert sind. Sie hielten nach Wundern Ausschau, anstatt nach ihm zu suchen. Diejenigen, die nach Weisheit suchen und diejenigen, die nach Wundern Ausschau halten, werden also über Jesus stolpern. Und sie werden Jesus als Torheit ansehen, wie Paulus hier sagt. Das entbindet uns nicht davon, das Evangelium zu predigen. Denn wir wissen nicht, was in den Herzen der Menschen vorgeht. Wir müssen das einfache Evangelium vom Kreuz predigen, wo immer wir hingehen. Und auf die Kraft des Evangeliums vertrauen, nicht auf die Kraft der Menschen. Bis morgen, Leute!